تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. عنان السماء هو ما عن لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل هو السحاب. وقراب الأرض وقيل بكسرها يعني قراب، والضم أصح وأشهر، وهو ما يقارب ملأها. والله أعلم. ما تكلمنا بارك الله فيكم عن الرجاء، تكلمنا عن الرجاء وأتينا بالنصوص الدالة على الرجاء وسعة فضل الله وكرمه. وهذا الباب هو في فضل الرجاء، وأن الإنسان يجب عليه أن يكون طامعا في فضل الله سبحانه وتعالى، راجيا ما عند الله من الرحمة، راجيا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويكفر عنه وأن يدخله الجنة. فالرجل المؤمن من آل فرعون، الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه وكان ناصحا لقومه ينصحه بأن يتبعوا موسى، وينصحهم بأن موسى عليه السلام هو على الحق. فلذلك يقول: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يعني أنا لا أعتمد إلا على الله، لا أعتمد إلا على الله، ولا أعتمد على غيره، ولا أرجو إلا الله، إن الله بصير بالعباد. الله يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم، لأنه هو الذي خلق العباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي سيئات المكر الذي كان عندهم، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هذا العبد الصالح الذي يرجو المغفرة من الله سبحانه وتعالى: يا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. قل لهم: كيف ندعوكم إلى النجاة وأنتم تدعوني إلى النار؟ في آخر في نهاية الأمر يقول: فستذكرون ما أقول لكم، ستذكرون هذا الذي قلته لكم وأفوض أمري إلى الله. فنعتمد عليه سبحانه وتعالى. فوقاه الله سيئات ما مكر. فالذي يعمل لله سبحانه وتعالى فليعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمله، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظه سبحانه وتعالى. ثم حديث أبي هريرة والله عليه، وهو حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، أي يجب على المؤمن أن يظن بربه الظن الحسن دائما. يجب أن تظن بالله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يغفر، وأن الله سبحانه وتعالى يتوب، وأن الله سبحانه وتعالى يرحم الإنسان. هذا لا يعني أن الإنسان فقط يتكلم عن جانب الرجاء، لا، وإنما كذلك الله شديد العقاب وسريع الحساب، والله خلق الجنة وخلق النار. فكما أن الإنسان يرجو رحمة الله عليه أن يخشى عذاب الله. فالذي يظن بربه خيرا يعمل خيرا ويبتعد عن الشر، أما الذي يظن بربه غير الخير فهو الذي يعصي ربه ويترك طريق الله سبحانه وتعالى وسبيل الله، وإنما يأخذ سبيلا آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمؤمن الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر ويتوب، فهذا يرجو رحمة الله وهذا يعمل لله سبحانه وتعالى. والفرق ذكرنا في دروس أخرى الفرق بين الرجاء والتمني. أما التمني فهو الإنسان يتمنى ولا يعمل شيء، أما الرجاء فمعه عمل، يريد شيء ويعمل لله سبحانه وتعالى. فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى الذي يحسن بالظن. بعض الناس ترك العمل، فلما قيل له لماذا تركت، يعني ما بيصلي لا يصوم لا يفعل، لماذا؟ قال لأني أحسنت الظن بربي. قال كيف أحسنت الظن بربك؟ قال الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. هذا ليس حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الذي يحسن الظن بربه هو الذي يعمل. لو أحسن الظن لعمل، إنما الذي يقول أنا أحسن الظن بربي والله غفور رحيم وما يعمل، فهذا ما فهم الإسلام ولا فهم معنى الرجاء ولا فهم أصلا معنى اليقين. فأخوة الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، والله يفرح بتقرب العبد إليه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وعد أن الإنسان إذا ما أشرك فالله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. هذا لا يعني أن الإنسان لا يدخل النار، أي المسلم لا يدخل النار، المسلم قد يدخل النار وقد يعذب ولكن لا يخلد في نار جهنم، ولكن المؤمن العاقل المسلم الفاهم هو الذي يبتعد عن الحرام ويعمل بالخير حتى يكون من أهل الجنة، وهكذا يثبت حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذه الأحاديث التي فيها أنا عند حسن ظن عبدي بي أتاني يمشي أتيته، هذه نمررها كما هي. وهذه بارك الله فيكم لا نؤولها أو لا ننفيها كما يفعل البعض. خلص الله سبحانه، يعني إذا قال لك واحد الله سبحانه تعالى يهرول، نعم هرولة تليق به سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس مباشرة يشبه بينه وبين ربه، لا هذا خطأ. الله الله والعبد العبد. هل لما تقول الله عليم وأنت عليم، هل عليم وعليم واحد؟ لما تقول الله لا إله إلا هو الحي وأنت أيضا حي، هل حي حي واحد؟ أنت ترى وتسمع والله يرى ويسمع، هل يرى ويسمع مثل يرى ويسمع تبعنا؟ لكن تبيه يا أخو بارك الله فيكم، صفات الله هي لله وصفات المخلوقين للمخلوقين، ولا نشبه بين هاتين المسألة هاتين الصفتين. وهذا الحديث فيه فضل الرجاء، فيه فضل أن تفهم أن الله غفور رحيم. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، شوف لو تملأ الأرض كلها، الكرة الأرضية كلها لو تملأها خطايا، من يستطيع أن يفعل ذلك؟ ما في أحد أصلا يستطيع أنه يملأ الكرة الأرضية كلها خطايا، ما في. ولكن لو فعلت ولقيت الله لا تشرك به شيئا، ما عندك شرك، الله سبحانه وتعالى يغفر لك هذه الأمور كلها. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله. والإنسان المؤمن لما يسمع مثل هذا الكلام يعاهد الله على العمل، على عمل الخير وعلى ترك الحرام والابتعاد عن الشبهات والشهوات، وأن يعمل لله صالح. الحمد لله، بارك الله فيكم. فضل الرجاء فورتسوك دا هوفنونك أوف الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ساكت القرآن زنجي ميسي بزت وفوض أمري إلى الله، Inna Allaha basiran bil ibad. Ich überlasse meine Angelegenheit Allah. Allah. Allah sieht für wahr seine Diener. Da schützte ihn Allah vor dem Bösen dessen, was sie plante. Das geht hier, nachdem wir über die Hoffnung gesprochen haben und dass der Mu'min immer hofft, dass Allah ihn verzeiht und vergibt. Jetzt kommen wir zu Vorzug dieses Hoffens. Was ist das für ein Vorzug? Und der Autor hat angefangen mit der Geschichte von dem guten Mann. Es wird von diesem Mann erzählt in Surat Ghafir. Ja, komm, ich mal, ihr drückt ila najati wa tad'una ila an-nar. O mein Volk, was ist los mit euch? Ich rufe euch zu Errettung und ihr ruft mich zu Verderben. Ihr ruft mich zu Hölle. Ich rufe euch zu Paradies, zu Barmherzigkeit, zum Guten und ihr ruft mich zur Hölle und zur Strafe und zum Schlechten. Am Ende dieser Geschichte sagt dieser Diener, ich überlasse meine Angelegenheit Allah. Also ich vertraue nur auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich verlange nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bitte nur Allah subhanahu wa ta'ala. Weil dieser gläubige Mann die Leute zum wahren Weg aufgerufen hat, so Weg von Musa a.s. Natürlich, die Gelehrten erzählen, dass dieser Mann, der war der gläubige Mann von der Familie Pharao, der sein Iman versteckt hat. Der hat sich nicht gezeigt. Aber der hat zu den Leuten gesprochen. Musa sagt euch die Wahrheit, a.s. Und das ist richtig, was er erzählt. Aber die Leute wollten das nicht annehmen. Aber er sagte dann, ich vertraue auf Allah. Allah sieht seine Diener und weiß, was sie tun. Und Allah blickte seine Diener durch. Das ist nicht wie wir. Wir wissen nicht, was die Leute im Herzen haben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Als Lohn hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn. Als Lohn hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn geschützt vor dem bösen Werk, was diese Leute mit ihm machen wollten. Und das müssen wir verstehen. Wenn du die Hoffnung, die richtige Hoffnung auf Allah hast, dass du wirkst vor Allah subhanahu wa ta'ala und du sollst sicher sein, Allah wird es nicht niemals bloßstellen oder niemals allein lassen. Allah wird dir helfen. Und wenn du die Hilfe brauchst, vielleicht wird das sehr eng für dich und sehr schwer. Aber dann kommt die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, subhanahu wa ta'ala, seine Diener, er hat seinen Dienern versprochen, dass diese Hoffnung, die sie haben, belohnt wird, indem sie an Allah richtig glauben und richtig den Islam praktizieren. Das nächste Hadith hat diesen Sinn. Und zwar, Abu Huraira radhiyallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah der Allmächtige und Erhabene spricht, ich bin im Denken meines Dieners gegenwärtig. Auf jeden Fall, ich denke, diese Übersetzung ist falsch, weil das nicht so ist. Ana inda husni dhanni abdi bi, übersetzt man total anders. Dass Allah sagt, ich bin so, wie mein Diener von mir denkt. Und ich bin mit ihm. Immer, wenn er meiner gedenkt. Der Prophet ﷺ sagte, bei Allah, Allah freut sich über die Reue eines seiner Diener mehr als einer von euch, der etwas wiederfindet, was er in der Wüste verloren hatte. Das wird sein Reittier. Allah sagt, wer sich mir eine Spanne nähert, dem komme ich um eine Elle entgegen. Und wer mir eine Elle entgegenkommt, dem komme ich die Weite seiner ausgestreckten Arme entgegen. Und wenn er gehen zu mir kommt, laufe ich ihm entgegen. Das ist bei Bukhari Muslim. Und das ist die Version von Muslim. Diese Überlieferung haben wir schon erklärt. Das heißt, denkst du gut von Allah? Denkst du gut von Allah? Dann sollst du Gutes tun. Aber wenn du nicht gut von deinem Schöpfer denkst, dann wirst du auch schlecht tun. Und wenn man sagt, ich denke gut von Allah und ich habe die Hoffnung, dass Allah mir verzeiht und vergibt, da musste man wirken. Weil wir unterscheiden müssen im Islam zwischen zwei Themen, zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist Hoffen, Ar-Raja, und die zweite ist Wünsche äußern, At-Tamanni. Ich kann mir alles wünschen. Im Arabischen oder in der religiösen Sprache. Wenn du sagst, Arju, ist anders, als wenn du sagst, Atamanna. Wenn du sagst, ich wünsche mir, da kannst du dir wünschen, du brauchst gar nichts zu machen. Aber wenn du sagst, ich hoffe, dann musst du wirken. Und das ist der Unterschied. Das heißt, derjenige, der gut von Allah denkt, diese Person wirkt für Allah subhanahu wa ta'ala, tut das Gute und unterlässt das Schlechte. Aber derjenige, der nicht gut von Allah denkt, der wird schlecht machen und der wird natürlich diese Hoffnung nicht haben, die die anderen Gläubigen haben. Eine Person ist in der Wüste, verliert alles, was er hat. Der hat ein Reittier und das Reittier irrt sich und geht weg. Und diese Person wartet auf das Sterben oder erwartet, dass er stirbt. Und dann schläft diese Person kurz und dann wacht er auf und blickt er sein Reittier vor seinen Augen. Diese Person sagt, weil er so froh ist, O Allah, du bist mein Diener, ich bin dein Gott. Die Person, der macht Kufr, weil er so froh ist. Der sagt, O Allah, du bist mein Diener, ich bin dein Gott. Allah freut sich mehr als diese Diener. Und wenn du Allah näher kommst, wie kommst du Allah näher? Indem du das Gute machst, das Schlechte verlässt, indem du dein Wissen vertiefst, indem du deine Taten gut für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Und das heißt, barakallahu fikum im Hadith, das heißt, wenn du immer etwas Gutes für Allah machen willst oder tun willst oder haben willst, dann wird Allah dir schneller helfen, als was du denkst. Und diese Eigenschaften hier, Allah freut sich, Allah läuft, Allah kommt, diese nehmen wir so, wie die sind. Und die sind Allah zugehörig. Da sagt man, wie? Allah läuft, Allah freut sich, Allah lacht. Ja, aber das ist seine Eigenschaft, nicht unsere. Weil wenn jemand das liest, Allah läuft, der denkt an sein Laufen, das ist falsch. Du machst einen Fehler, weil du Allah mit den Dienern nicht vergleichen darfst. Und als Beispiel, Allah sagt, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, al-hay, der Lebendige. Und du bist lebendig. Lebendig und lebendig, sind das gleich? Sagst du, natürlich nicht. Okay, du hast Wissen und Allah hat Wissen. Ist Wissen und Wissen gleich? Sagst du, natürlich nicht. Du hörst und du siehst und Allah hört und sieht. Sind das gleich? Du sagst, natürlich nicht. Okay, und dann hier auch das Gleiche. Wenn du läufst und Allah läuft, die sind nicht gleich. Weil das seiner Majestät zugehörig ist. Und das Laufen von dir gehört dir. Aber es geht dir, barakallahu fikum, um den Sinn der Hoffnung. Das bedeutet, wenn du wie immer hoffst auf die Barmherzigkeit Allahs, dann sollst du wirken, sollst du etwas tun. Jabir ibn Abdullah überliefert, dass er den Gesandten Allahs 3 Tage vor seinem Hinscheiden sagen hörte. Das ist vor seinem Sterben. Lasst niemanden von euch sterben, ohne das Beste von Allah, dem Allmächtigen, zu haben, zu denken. Ja. Das wird, wenn du gut von Allah denkst, das heißt, wirkst du für Allah subhanahu wa ta'ala etwas. Das ist die gleiche Bedeutung. Anas radiallahu anhu überliefert, dass er den Gesandten Allah sagen hörte, Allah, der Erhabene, hat gesagt, O Sohn Adams, gewiss werde ich dir vergeben, solange du mich demütig darum bittest und auf Vergebung hoffst, was du auch immer du getan haben magst. O Sohn Adams, sogar wenn deine Sünden bis zum Himmel reichen und du mich um Vergebung bittest, werde ich dir vergeben. O Sohn Adams, wenn du zu mir kämest mit einer Welt voller Sünden und mich träfst, ohne dass du mir etwas beigesellt hast oder beigesellt hast, würde ich dir gewiss in gleichem Maße Verzeihung entgegenbringen. Das ist bei Tirmidhi. Barakallahu fikum, das geht auch um die Hoffnung hier. Das wird, wenn eine Person so viele Sünden voller, wie voller Erde gemacht hat, hier viele, voller Welt, Sünden, schlechte Taten, diese Person hat keinen Schirk begangen. Schirk. Kein Schirk. Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Person verzeihen. Das heißt nicht unbedingt, dass diese Person nicht in die Hölle kommt. Aber diese Person wird nicht ewig in der Hölle bleiben. Und wenn man so ein Hadith hört, wenn deine Sünden bis zum Himmel sind, wenn deine Sünden wie die Erde sind, wenn du so viele Sünden gemacht hast und du hast keinen Schirk begangen, dann denkt man, aha, am wichtigsten ist es, dass kein Schirk begeht. Dass kein Schirk begeht, damit Allah mir verzeiht, erstens. Zweitens, der Gläubige sagt, ja, wenn Allah einem Sünder, der so viele Sünden getan hat, so entgegenkommt, dann wie ist das für demjenigen, der keine Sünden begangen hat? Da wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm mehr geben. Und deshalb, man unterlässt die Sünde, man macht keine Sünden und man versucht das Gute zu praktizieren, durchzuführen in diesem Leben und man versucht auf Allah subhanahu wa ta'ala zu vertrauen, indem man immer hofft. Und der Gläubige verliert niemals die Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala und verliert und weiß immer hin, dass er einen Schöpfer hat, wenn er dann auch Sünden begangen hat oder Schlechtes getan hat, wenn man sagt, oh Allah, verzeih mir, vergib mir, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen und vergeben, subhanahu wa ta'ala. Das ist der Sinn. Und der Muslim sollte das wirklich verinnerlichen. Egal, was du getan hast, hast du einen Gott, der dir verzeiht und vergibt, subhanahu wa ta'ala. Aber du musst etwas leisten, etwas tun, damit Allah subhanahu wa ta'ala dir verzeiht und vergibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salli lahum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Treffen uns morgen, inshallah, zum Unterricht nach Asr Gebet. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.